Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ein Vorschulkind sitzt allein in einem Raum. Vor sich auf dem Tisch ein Marshmallow. Das Kind überlegt, es könnte das süße Stück Schaumzucker essen. Oder es könnte warten, bis der Versuchsleiter zurückkehrt mit einem zweiten Marshmallow in der Hand. Das erhält das Kind aber nur, wenn es bis dahin das erste Stück nicht bereits verspeist hat. Der Marshmallow-Test stammt aus den 1960er und 70ern. Er soll nicht nur die Willensstärke und Fähigkeit zur Selbstkontrolle eines Kindes messen. Eine Langzeitstudie aus den 90ern erklärte, dass diese Eigenschaften auch der Schlüssel zum Erfolg im späteren Leben seien. Kinder, die der Versuchung auf eine schnelle Belohnung widerstehen, würden beispielsweise bessere Bildungsabschlüsse erreichen. Als US-Forscher im vergangenen Jahr die Studie in leicht abgewandelter Form wiederholten, machten sie eine überraschende Entdeckung. Die Vorhersagekraft des Marshmallow-Tests fiel deutlich geringer aus als in der Originalstudie. Und wenn man den Bildungshintergrund der Kinder berücksichtigte, verschwand der Zusammenhang nahezu vollständig. Die ursprünglichen Ergebnisse waren nicht reproduzierbar. Und das, obwohl Reproduktion, also das Wiederholen von Experimenten zur Bestätigung der Resultate, ein unumgänglicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens ist. Signifikant oder nicht, wenn Studien einem zweiten Blick nicht standhalten. Eine Sendung von Anneke Meyer und Arndt Reuning. Der Marshmallow-Test gehört zu den bekanntesten Versuchen in der Psychologie. Und deshalb ist dieses Beispiel besonders eindrücklich. Groß angelegte Replikationsstudien legen jedoch nahe, dass es sich dabei bloß um die Spitze des Eisberges handeln könnte. Wie ist es bestellt um die Wiederholbarkeit von wissenschaftlichen Untersuchungen? Um diese Frage soll es heute gehen. Mein Name ist Arndt Reuning. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus München ist der Psychologe Dr. Felix Schönbrot, Privatdozent an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schönbrot, Sie haben mitgewirkt an der jüngsten groß angelegten Replikationsstudie in der Psychologie, Schwerpunkt Sozialpsychologie, an der Many Labs 2-Studie. 28 Originalarbeiten hat das Projekt unter die Lupe genommen, hat versucht, sie zu wiederholen. Wie sah denn das Ergebnis aus? Hat sich das bestätigt, dass viele der Arbeiten andere Ergebnisse zeigen, wenn sie dann eben wiederholt werden? Ja, das ist richtig. Es wird oft eine Zahl genannt als Ergebnis. Das sind diese ominösen 50%. Genau die Hälfte dieser 28 Studien konnte repliziert werden, die andere Hälfte nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dass man die Zahlen nicht überinterpretieren sollte, weil diese 28 Studien nicht zufällig gezogen wurden. Also es könnte sozusagen sein, dass diese 28 von vornherein so ein bisschen fischig aussahen. Das heißt, man kann die 50% nicht unbedingt generalisieren auf die ganze Psychologie. Wobei man aus anderen Replikationsstudien weiß, die durchaus zufällig die Studien gesampelt haben, die landen auch so zwischen 40% und 50%. Das heißt, da bestätigt sich das Bild eigentlich, dass etwa die Hälfte dessen, was in der Psychologie als Wissen publiziert wird und verkauft wird, scheinbar nicht stimmt. Also um nur noch mal die Dimensionen klar zu machen, viele Fachleute glaubten sogar, eine Replikationskrise der Wissenschaft ausgemacht zu haben. Können Sie das aus Ihrer Sicht bestätigen? Ist das gerechtfertigt, von einer Krise zu sprechen? Ja, ich denke, das hängt von der persönlichen Einschätzung ab, wann man das Wort Krise benutzt. Ich muss sagen, für mich persönlich war das absolut eine Krise. Ja, warum? Naja, die Krise hat in der Psychologie so etwa 2011 angefangen einzuschlagen, da war ich gerade mit meiner Promotion fertig. Und jetzt mit dem Wissen, dass etwa die Hälfte dessen, was wir publizieren, scheinbar nicht stimmt, das hat sich total mit meinem Bild als Wissenschaftler lag quer dazu. Also ich hatte wirklich eine persönliche Krise, wo ich mir dachte, das ist nicht das, was ich als Wissenschaftler tun will. Also ich dachte mir, wofür machen wir das denn alles? War das denn auch Ihre Motivation, an der Many Labs 2-Studie teilzunehmen? Richtig. Ich dachte mir irgendwann, entweder versuchst du das System mit zu ändern und es besser zu machen, oder du gehst raus aus diesem Wissenschaftssystem. Und ich habe mich entschieden, sozusagen für eine bessere Wissenschaft zu kämpfen, und an dieser Many Labs 2-Studie teilzunehmen, war eben ein Punkt davon. Schauen wir uns nochmal deren Ansatz an. Wie genau wurden denn die Originalarbeiten in diesem Projekt repliziert oder reproduziert? Das war ein sehr standardisiertes Vorgehen. Man hat versucht, mit allen Originalautoren von den Studien, sofern sie noch greifbar waren, noch leben zum Beispiel, Kontakt aufzunehmen, um die Replikation wirklich so originalgetreu wie nur möglich hinzubekommen. Und man hat bei sehr vielen Studien wirklich das Okay von den Originalautoren bekommen, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr die Studie so macht, dann sollte dasselbe Ergebnis wieder rauskommen. Dann hat man alle Studien präregistriert. Das heißt, man hat vor der Datenerhebung festgelegt, wie man die Studie genau durchführen möchte, wie man sie auswerten möchte, jede der 28 Studien. Das heißt, da waren keine Freiheitsgrade mehr, sondern es war vorher festgelegt. Und noch ein Unterschied zu den Originalstudien war, dass die Stichprobengröße enorm viel größer war. Also im Durchschnitt waren es 64 Mal so viele Probanden in jeder Studie als in der Originalstudie. Das heißt, wenn es den Effekt tatsächlich gibt, dann müsste er in der Replikationsstudie auch rauskommen. Wir werden uns gleich den Ursachen für diese Replikationskrise widmen, aber zuvor werfen wir noch einen Blick in die Niederlande. Dort hat im Jahr 2016 der Drittmittelgeber NWO, etwa vergleichbar mit der DFG hier bei uns, 3 Millionen Euro bereitgestellt für Replikationsstudien. Und meine Kollegin Anneke Meyer, die hat sich solch eine Untersuchung zeigen lassen. Es ist früher Nachmittag. Die Wintersonne scheint durch die Fenster des Gebäudes für Sozialpsychologie der Universität Tilburg. Andreas Tufenbart begrüßt eine Handvoll Studenten, die gekommen sind, um an ihrem Experiment teilzunehmen. Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie hier zijn om mee te doen aan het experiment. Es geht um Problemlösung. Das zumindest ist den Studenten vorab gesagt worden. Genauere Informationen gibt es jetzt vom Tonband. Eine Botschaft des angeblichen Studienleiters Dr. Hamilton. Hallo. Bedankt für Ihre Teilnahme an dem Untersuch. Mein Name ist Dr. Hamilton. Nachdem Sie die Aufnahme fertig gehört haben, wissen die 6 Erstsemester, dass Dr. Hamilton sich für Unterschiede in den mathematischen Fähigkeiten von Männern und Frauen interessiert. Und Sie deshalb jetzt ein kleiner Mathe-Test erwartet. Was Sie nicht wissen ist, dass allein diese kurze Einführung dafür gesorgt haben könnte, dass 4 von Ihnen, die 4 Frauen nämlich, in dem Test schlecht abschneiden werden. We all know the stereotype that women perform worse. Jeder hat schon einmal gehört, dass Frauen schlechter in Mathe sind als Männer. Und die Idee ist, wenn man Frauen dieses Stereotyp ins Bewusstsein ruft, führt alleine das dazu, dass sie in einem Mathe-Test tatsächlich schlechter abschneiden. Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Bedrohung durch Geschlechterstereotype oder Gender Stereotype Threat wird der Effekt in der Psychologie genannt. Er wird oft als Erklärung dafür zitiert, warum Männer dem Anschein nach besser in Mathe sind. Es ist also eine sehr einflussreiche Theorie, die in vielen Psychologie-Lehrbüchern aufgeführt wird. Zahlreiche Publikationen beschreiben den Effekt. In den letzten Jahren sind aber einige Bedenken aufgekommen. Die wohl am schwersten wiegende dieser Bedenken, eine Studie von Andreas Dufenberts Kollegin Paulette Flore. Sie hatte Daten von 2000 niederländischen Schülerinnen und Schülern erhoben, um Details des Effektes zu untersuchen. Nur konnte sie ihn nicht finden. Eine eingehende Literaturrecherche zeigte, keine der vorangegangenen Studien hatte mehr als 150 Personen getestet. Und die meisten Untersuchungen wurden in den USA durchgeführt. Funktioniert Gender Stereotype Threat bei emanzipierten Niederländerinnen einfach nicht? Oder ist der Effekt vielleicht doch ein Zufallsbefund, der zu gut zu unserer Erwartung passt, um ihn nicht zu glauben? Der beste Weg, das zu klären, ist eine einflussreiche Studie, die den Effekt bestätigt, noch einmal zu wiederholen. Also eine Replikationsstudie durchzuführen, meint Jelte Wichertz. Er ist Professor für Methodenlehre an der Uni Tilburg und Andreas Dufenbarts Doktorvater. Das Ziel ist es, eine Studie zu wiederholen, die einen bestimmten Effekt gezeigt hat. Wir machen alles ganz genau so, aber wir führen ein paar Verbesserungen ein. Allen voran größere Stichproben und eine genaue Dokumentation unseres Vorgehens. Der Wert dieses Ansatzes ist, dass wir klären können, ob es genau diesen Effekt gibt oder nicht. Andreas Dufenbert verteilt die Matheaufgaben. Schrift immer schön nach unten. Seid ihr noch Fragen? Ob noch jemand Fragen hat? Nein, alle drehen ihren Testbogen um und beginnen zu rechnen. 20 Minuten Zeit für 30 Aufgaben auf Abiturniveau. Kein Taschenrechner. Die Gruppen, in denen getestet wird, dürfen maximal 10 Teilnehmer umfassen und müssen Männer und Frauen enthalten. Die Stimme in der Aufnahme muss männlich sein. Eigentlich ist das alles schon von der Studie vorgegeben, die wiederholt werden soll. Aber an manchen Stellen sind Änderungen unumgänglich. So müssen etwa die Matheaufgaben an das Schulniveau des Landes angepasst werden, in dem die Daten erhoben werden. Solche Änderungen werden penibel geplant und dokumentiert. Statt des fertigen Fachartikels wird schon das Protokoll bei einem Journal eingereicht und begutachtet. Ein sogenannter Registered Report. Im Prinzip schreibt man den Großteil des Artikels schon vorab. Mit Einleitung und Methoden, aber auch Teilen der Ergebnisse. Wie genau die Daten analysiert werden, nach welchen Kriterien Ausreißer ausgeschlossen werden. Das Einzige, was fehlt, sind die Zahlen. Mehr Objektivität, mehr Schutz vor unterbewussten Erwartungen ist das Ziel. Die Studenten geben ihre Aufgabebögen ab und verlassen den Raum. Ein Probedurchlauf, um den Versuchsablauf in der Praxis zu testen. Die eigentliche Datenerhebung beginnt erst, wenn die Begutachtung abgeschlossen ist. Dann sollen viele hunderte Studentinnen getestet werden, nicht nur in den Niederlanden. Werden wir so die Wahrheit über Gender Stereotype Threat erfahren? Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass wir unser Bestes geben. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn unsere Studie einen sehr hohen Standard verfolgt, es ist nur eine Studie. Ein Beitrag von Anneke Meyer war das. Herr Dr. Schönbrot, wenn eine Studie in der Wiederholung andere Ergebnisse zeigt wie in der Originalarbeit, heißt das dann, dass die Daten oder auch die Auswertungen in der Originalarbeit falsch gewesen sind? Es könnte ja auch die Replikation selbst falsch sein. Richtig, genau. Zunächst hat man einfach mal nur zwei sich widersprechende Studienergebnisse. Da kann man es noch nicht draus schließen, welches sozusagen näher an der Wahrheit liegt. Es gibt verschiedene Qualitätskriterien, die man anlegen könnte, um zu entscheiden, glaube ich jetzt eher der Originalstudie oder glaube ich eher der Replikationsstudie. Das kann je nach Einzelfall mal in die eine und in die andere Richtung schwingen, das Pendel. In vielen Fällen würde ich mittlerweile der Replikation tendenziell mehr Gewicht geben. Zum einen daraus, dass viele Replikationsstudien oft größere Stichproben benutzen als die Originalstudien. Der andere Punkt ist, dass man in der Replikationsstudie wesentlich weniger Freiheitsgrade in der Auswertung hat. Ja, um die Aussagekraft einer Studie, sagen wir mal eben in der Sozialpsychologie, zu bewerten, gibt es eine Größe, die Signifikanz. Umgangssprachlich meint man damit ja, dass etwas deutlich zu erkennen ist. Also wenn ich sage, ich bin 30 cm größer als meine Frau, dann würde das als ein signifikanter Unterschied gelten. Wie sieht es denn aus mit diesem Signifikanzbegriff in der Statistik? Ist damit auch eine deutliche Differenz gemeint? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Signifikanz, die ist mathematisch klar definiert. Es ist aber sehr schwer, das in umgangssprachliche Begriffe zu übersetzen. Und tatsächlich weiß man aus Untersuchungen, dass auch sehr viele Forscher tatsächlich nicht genau wissen, was dieser Signifikanzbegriff bedeutet. Die Signifikanz sagt mir, ob ein Unterschied, den ich zum Beispiel zwischen zwei Gruppen finde, also zum Beispiel eine Experimentalgruppe, die ein Medikament kriegt, versus die Kontrollgruppe, ob dieser Unterschied rein durch Zufall zustande gekommen sein könnte oder ob das sozusagen mehr ist. Also wir versuchen, ein Signal vom Rauschen zu trennen und dieser Signifikanzwert gibt uns einen Hinweis darauf, ob das tendenziell eher Rauschen ist oder ob wir es mit einem Signal zu tun haben. Oder um bei der Körpergröße zu bleiben, man würde eine große Anzahl von Menschen messen, in eine Auswertung einbeziehen, um dann zum Beispiel den Größenunterschied zwischen Männern und Frauen zu bestimmen. Und die Signifikanz würde verraten, wie verlässlich dann dieser Mittelwert ist. Genau, richtig. Wenn ich Daten sammle, werde ich immer zufällige Schwankungen drin haben. Es wird immer mal eine Gruppe ein bisschen größer sein als die andere. Die Frage ist immer, ob in der Population, also wenn ich jetzt alle Männer und alle Frauen messen würde, ob es da einen Unterschied gibt und ob sich der in dieser Stichprobe auch abbildet. Mhm. Zahlenmäßig ausgedrückt wird die Signifikanz ja im sogenannten P-Wert. Und wenn der P-Wert kleiner ist als 0,05, dann ist eine Studie offenbar reif zur Veröffentlichung. Dieser Wert sagt aus, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als 5%, dass das Ergebnis auf Zufall beruht. Stimmt das so? Nein, das stimmt leider nicht. Wobei das ist die typische Interpretation, die ganz oft gebracht wird. Technisch gesehen bedeutet es, wenn es keinen Unterschied gäbe zwischen beiden Gruppen, dann hätten wir eine 5% Chance, diese Daten oder noch extremere Daten zu bekommen. Ich weiß, das klingt nicht sehr intuitiv und es liegt daran, dass es einfach nicht intuitiv ist. Das heißt, es bedeutet aber auch, dass ein gewisser Prozentsatz von Veröffentlichungen tatsächlich auf Zufall beruhen. Genau, würden wir das Signifikanztesten so anwenden, wie es quasi im Lehrbuch steht, dann würden wir unser Fehlerniveau auf typischerweise 5% kontrollieren. Das hieße, dass wir bei 5% aller wissenschaftlichen Aussagen nur einen Fehler machen. Also ein Zwanzigstel aller Studien sollte man daher eher kritisch vielleicht beäugen. Richtig. Das Problem ist jetzt, dass die wissenschaftlichen Journale überwiegend oder fast nur signifikante Studien drucken überhaupt. Weil nur das, was neu ist, dass es funktioniert hat, ist interessant. Das heißt, wir haben einen bestimmten Filter, dass nur die mit einem signifikanten Ergebnis überhaupt publik werden. Und unter denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Studie eben nicht stimmt, wesentlich höher als 5%. Ja, woran liegt das? Na, stellen wir uns mal vor, wir machen 1000 Studien und in allen 1000 Studien gibt es eigentlich keinen Effekt. Ja, das ist alles nur Rauschen. Aufgrund unseres 5% Fehlerniveaus werden 50 von den 1000 Studien signifikant, allein durch Zufall. Ja, die sehen dann aus, als gäbe es einen Effekt, ist aber tatsächlich nur Rauschen. Und es werden nur genau diese 50 von den 1000 werden gedruckt in den Zeitschriften. Wenn es ein unbedarfter Leser rangeht und sich diese Zeitschrift anschaut, sieht er 50 spannende Studien, wo überall was rauskommt, denkt sich natürlich, naja, da muss doch was dahinter stecken. Es sind aber tatsächlich einfach nur Zufallsbefunde, die es durch den Publikationsfilter in die Zeitschrift reingeschafft haben. Wie wir aus den Replikationsstudien gesehen haben, die Rate der Veröffentlichungen, die nicht repliziert werden können, die ist ja deutlich höher als 5%. Also ist das ein Faktor, der da noch eine Rolle spielt, oder gibt es auch gewisse Freiheitsgrade der Forschenden bei der Auswertung ihrer Daten? Es gibt unglaublich viele Freiheitsgrade, fast schon zu viele. Und was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist das Bewusstsein, wie einfach es ist, durch bestimmte Datenmassagen, nenne ich es mal, das gewünschte Ergebnis hinzubekommen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass es kein direkter Betrug ist, der sofort auffallen würde, sondern es sind zum Teil akzeptierte Techniken in einem bestimmten Feld. Also ich habe als Student selber noch gelernt, damals, Felix, wenn du eine Studie machst, dann erheb nicht nur ein Outcome-Maß. Also wenn es zum Beispiel um Wohlbefinden geht, dann tu nicht nur Wohlbefinden messen, sondern miss auch noch positiven Affekt, negativen Affekt und vielleicht psychosomatische Symptome. Weil, wenn deine erste Variable nicht funktioniert, wenn da nichts rauskommt, dann guckst du mal bei der zweiten. Wenn es da nicht geht, hast du bei der dritten noch eine Chance und so weiter. Und es wurde mir tatsächlich als gute wissenschaftliche Praxis verkauft und der Dozent war sich sicher, das ist gute Praxis, so Wissenschaft zu machen. Heute wissen wir mittlerweile, oder man weiß es eigentlich schon lange, aber heute ist das Bewusstsein da, dass genau das eigentlich eine der besten Techniken ist, um falsch positive Ergebnisse sich hinzutricksen. Man spricht da vom sogenannten P-Hacking, also den P-Wert so lange neu zu berechnen, bis er etwas Signifikantes ergibt. Richtig, genau. Vielen Dank. Soweit erst einmal Felix Schönbrot von der LMU München. Er ist Psychologe und bisher haben wir vor allem über Studien aus der Psychologie gesprochen. Aber die Überprüfung von Versuchsergebnissen durch Reproduktion ist auch wichtig für andere Disziplinen. Denn die Replikationskrise hat zum Beispiel auch schon die Lebenswissenschaften erfasst. Anneke Meyer hat Forschenden in Hessen über die Schulter geschaut. Universität Frankfurt, Abteilung für molekulare Mikrobiologie und Bioenergetik. Die Flure sind lang, die Räume vollgestopft mit sonderbaren Geräten, man trägt Kittel. Doktorandin Lisa Hitschler öffnet einen Wärmeschrank. Da können wir die Kultur einfach mal kurz rausholen. Und nimmt eine kleine Flasche heraus, in der eine leicht trübe Flüssigkeit schwappt. Eine Bakterienkultur. Also sind hier in den kleinen Serumflaschen sozusagen. Sie haben eine Gasatmosphäre drin, in dem Fall ist es jetzt CO, Carbonmonoxid. Seit Wochen arbeitet Lisa Hitschler schon daran, das Bakterium Thermoanaerobacter kivui dazu zu bringen, auf 100% Kohlenmonoxid, also reinem Gift, zu wachsen. Ob das Experiment gelungen ist, kann eine einfache Messung zeigen. Okay, was ich jetzt mache, OD-Messen, also die optische Dichte wird sozusagen gemessen von der Kultur, um das Wachstum zu verfolgen. Je weniger lichtdurchlässig die Flüssigkeit ist, desto mehr Bakterien enthält sie. Die Biologin zieht mit einer Spritze eine Probe auf und überführt die trübe Flüssigkeit in ein kleines Gefäß. In einem Photometer misst sie die Lichtdurchlässigkeit. Und die liegt zurzeit bei 0,220. Das sind jetzt nach ungefähr 27 Stunden. Bei 0 Stunden, also als ich sie angeimpft habe, hatte sie eine OD von 0,02. Das heißt also jetzt im Faktor von 10 ist sie mittlerweile schon angestiegen. Sie blickt zufrieden und kein bisschen überrascht. Im Gegenteil. Sie weiß jetzt schon, wie stark die Bakterien bis morgen gewachsen sein werden. Ihre ehemalige Kollegin Marie Wehkoff hat bereits vor 2 Jahren veröffentlicht, wie man Thermoanaerobacter kivui dazu bringen kann, von Kohlenmonoxid zu leben. Lisa Hitschler kocht dieses Experiment gerade einfach nach. Zeitverschwendung? Auf keinen Fall, meint Mirko Basen, der Lisa Hitschlers Arbeit betreut. Also ich habe das Projekt jetzt aufgegriffen und wir versuchen zu verstehen, wie der Stoffwechselweg denn funktioniert. Und dazu machen wir Studien im Labor, dass wir die Experimente jetzt in dem Fall von der Frau Wehkoff wiederholen. Und wir wollen dann herausfinden, ob sich zum Beispiel im Genom Dinge verändert haben. Also ob da Mutationen entstanden sind, die möglicherweise dazu geführt haben, dass das Bakterium jetzt auf Kohlenmonoxid wachsen kann. Die Reproduktion eines alten Experimentes ist der erste Schritt zur Beantwortung einer neuen Frage. Dieser Grundsatz gilt in der Biologie genauso wie in der Psychologie oder Physik. Wiederholungen spielen aber auch darüber hinaus eine wichtige Rolle. Wir reproduzieren sozusagen auch im Labor sehr häufig unsere eigenen Daten wieder. Lisa Hitschler macht sich daran, eine neue Kulturflasche vorzubereiten. Die Bakterien sollen ihre Wachstumsfähigkeit noch ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Eine Art Sicherheitscheck. Wenn wir dann zu signifikanten Abweichungen kommen, dann würden wir das wiederholen und nochmal wiederholen, um zu gucken, haben wir dann einfach einen individuellen Fehler gemacht in dem Experiment? War das Medium vielleicht nicht gut vorbereitet oder der Stamm nicht gut vorbereitet? Und wenn wir aber immer wieder eine Abweichung finden würden, dann würden wir anfangen zu untersuchen, warum ist denn diese Abweichung da? Mehrfache Wiederholungen eines Experimentes sollen sicherstellen, dass die Ergebnisse nicht einmalige Zufallsprodukte sind. Schließlich geht es darum, allgemein gültiges, belastbares Wissen zu schaffen. Zwischen Zufall und Gesetzmäßigkeit zu unterscheiden, ist aber oft schwieriger, als man denkt. Bei einer Umfrage des Fachjournals Nature im Jahr 2016 gaben 50% der befragten Wissenschaftler an, eines ihrer eigenen Ergebnisse nicht reproduzieren zu können. Die Wiederholung der Experimente von Kollegen hatte sogar 70% der Befragten mindestens einmal Probleme bereitet. Tatsächlich habe ich in einem anderen Labor auch versucht, ein Protokoll zur genetischen Veränderung eines Mikroorganismus exakt zu wiederholen. Und es ist mir einfach nie so gut gelungen, wie es der Arbeitsgruppe gelungen ist, die das ursprünglich entwickelt hat. Weil die haben halt einzelne Handgriffe und Kniffe, die man so nicht sehen kann. Wo die Gruppe auch dann gar nicht daran gedacht hat, dass das vielleicht wichtig sein könnte. Deshalb ist das sehr schwierig, das exakt zu reproduzieren. Lisa Hitschler versorgt ihre Bakterien fertig und ergänzt dann die Messwerte des Tages in ihrem Laborbuch. Also man sieht hier, die Werte, die ich genommen habe, die decken sich mit denen von Frau Wehkoff. Also beispielsweise bei 30 Stunden hat sie ungefähr einen Wert von 0,08 und ich habe einen Wert von 0,09. Also es passt von den Werten her. Also wir konnten die Experimente von Frau Wehkoff reproduzieren. Für die Doktorandin fängt die eigentliche Arbeit damit erst an. Reproduktion mag ein wichtiger Teil wissenschaftlichen Arbeitens sein. Langfristig zählt, was man neu rausgefunden hat. Ergebnisse, die in einem Fachmagazin veröffentlicht werden können. Die Bestätigung eines zugrunde liegenden Experimentes gehört nicht dazu. Frage an Dr. Felix Schönbrot. Welche akademischen Disziplinen sind denn besonders stark betroffen von der Replikationskrise? Ich glaube, es sind am meisten die betroffen, die am genauesten hinschauen. Also viele Disziplinen haben keine Replikationskrise, einfach aus dem Grund, weil sie nicht replizieren. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie eine haben. Die Psychologie ist offensichtlich sehr stark betroffen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, die Disziplin sind, die wirklich am genauesten hingeschaut hat und eine Selbstreflexion durchgemacht hatte. Wie sieht das denn aus? Bedeutet Replikation in der Psychologie etwas anderes als eben zum Beispiel in den Lebenswissenschaften? Ich glaube, ein Unterschied ist, dass unser Forschungsgegenstand, nämlich Menschen, einfach sehr komplexe Wesen sind, wo sehr viele Faktoren reinspielen. Das heißt, wenn ich jetzt Moleküle mir anschaue oder in der Physik unbelebte Materie, da gibt es, glaube ich, weniger Variabilität. Insofern sollte es da einfacher sein, Dinge zu replizieren als in der Psychologie. Gibt es denn Ansätze, die sich für alle Disziplinen eignen, eben die Nicht-Replizierbarkeit von Ergebnissen zu vermeiden? Ja, also eine sehr starke Bewegung, die es gerade in verschiedenen Disziplinen gibt, ist der Ruf nach Open Science, also transparente Wissenschaft. Und wir glauben, dass Transparenz und Offenheit, sowohl was den Forschungsprozess als auch was zum Beispiel die Rohdaten und die Ergebnisse betrifft, ein ganz wichtiger Baustein ist, um die Reproduzierbarkeit und Glaubwürdigkeit von Forschung zu verbessern. Wie würde das denn ganz konkret aussehen? Wir haben ja in dem ersten Beitrag gehört von dem Registered Report, also dass man vorher bestimmt, was man auswerten möchte, welche Daten man erhebt. Ist das ein Werkzeug in diesem Werkzeugkasten der Open Science? Richtig, genau. Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge tatsächlich, weil das nimmt diese ganzen Freiheitsgrade, mit denen man die Daten kreativ so lange auswerten kann, bis dann doch was rauskommt. Ein anderes Werkzeug im Werkzeugkasten wäre offene Daten, das heißt, dass die Rohdaten mitgeliefert werden. Das ist bisher, zumindest in der Psychologie, aber auch in vielen anderen Fächern, sehr unüblich, das zu machen. Wenn ich die Daten offenlege, können erstens andere nachschauen, können das überprüfen, was ich gemacht habe, können vielleicht alternative Ansätze drüber laufen lassen. Und es erhöht auch die Effizienz, weil ich auf dem aufbauen kann, was andere schon gemacht haben. Also ich kann deren Forschungsergebnisse einfach nehmen und an der Stelle weitermachen und muss nicht oft das Rad wieder von vorne erfinden. Wie sieht es denn aus mit der Publikationskultur? Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen. Der Anreiz für die Forschenden besteht darin, möglichst viel zu veröffentlichen, nur Neues zu veröffentlichen und möglichst nur positive Ergebnisse zu publizieren. Richtig, die Anreizstruktur ist aus meiner Sicht vielleicht eines der grundlegenden Probleme für die Replikationskrise, weil, wie Sie schon gesagt haben, wer eine Karriere machen möchte in der Wissenschaft, der braucht eben viele positive, fast perfekte Ergebnisse. Verschärfend kommt dazu, dass fast alle Positionen unterhalb der Professur in Deutschland befristet sind an der Uni. Das sind dann oft 1-, 2- oder 3 Jahresverträge. Und es geht jetzt nicht nur darum, ja, mache ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Karriere in der Wissenschaft, sondern es geht wirklich existenziell eher darum, kann ich überhaupt meinen Traumberuf ausüben oder fliege ich nach 3 Jahren raus, weil ich nicht die Publikationsleistung gebracht habe, die ich gebraucht hätte, um weiterzumachen. Und das erzeugt natürlich enorme Anreize, möglichst schöne Ergebnisse zu produzieren. Glauben Sie denn vor diesem Hintergrund, dass es der Wissenschaft überhaupt gelingen kann, diese Replikationskrise zu überwinden? Ich bin mittlerweile optimistisch. Wenn Sie mich vor 4 oder 5 Jahren gefragt hätten, wäre ich vielleicht eher ambivalent gewesen. Aber diese Bewegung hin zu einer glaubwürdigen, offenen Wissenschaft ist mittlerweile sehr stark geworden. Sehr fachabhängig, in einigen Fächern mehr, in anderen weniger. Aber es gibt auch schon Anstrengungen, auch die Anreize zu verändern. Also wir haben zum Beispiel in unserem Department in München die Professurausschreibungen mit einem Absatz ergänzt, wo drin steht, dass unser Department Wert legt auf replizierbare, glaubwürdige Forschung und dass wir das unterstützen und somit explizit ein Signal senden, dass es uns eben nicht nur um die reine Quantität geht, sondern um die Qualität und um die Glaubwürdigkeit der Forschung von den Kandidaten, die sich bei uns bewerben. Und alle Kandidatinnen und Kandidaten sollen bei der Bewerbung einen kurzen Absatz mitliefern, inwiefern sie diese Ziele schon umsetzen oder in Zukunft gedenken umzusetzen. Und das hat bei einigen Professurbesetzungen tatsächlich auch schon den Unterschied gemacht. Das heißt, Sie sind optimistisch, dass sich dieses Prinzip der Open Science durchsetzen wird? Verhalten optimistisch, ja. Vielen Dank. Felix Schönbrot war das von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort ist er der akademische Geschäftsführer am LMU Open Science Center. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Signifikant oder nicht, wenn Studien einem zweiten Blick nicht standhalten. Das war das Thema heute. Und damit verabschiedet sich im Studio Arndt Reuning.